Trotz Sympathien für den grünen Vorschlag zur Änderung des Wahlrechts, die SPD wird am Freitag voraussichtlich nicht dafür stimmen und sich damit nicht gegen den Koalitionspartner CDU-CSU stellen und auch nicht gegen die Vereinbarung im Koalitionsvertrag, in der Frage einmütig zu handeln. Für uns war immer klar, dass wir das innerhalb der Koalition diskutieren und auch zu klären haben. So SPD-Generalsekretär Hubertus Heil. Das hatte heute Morgen noch anders geklungen. Wir befinden uns in einem Abwägungsprozess, so hatte die Frankfurter Rundschau ein nicht benanntes SPD-Präsidiumsmitglied zitiert, und weiter, der Ausgang ist noch offen. Auch bei Thomas Oppermann, dem parlamentarischen Geschäftsführer, klang es nach mehr als leichtem Unwohlsein mit dem geltenden Wahlrecht, als er derselben Zeitung wörtlich sagte, ich will mich nicht damit abfinden, dass die Kanzlermehrheit von einem verfassungswidrigen Gesetz bestimmt wird. Sympathien für die Änderung des Wahlrechts hatte die SPD freilich schon lange deutlich gemacht. Hintergrund der Auseinandersetzung ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Überhangmandaten und negativem Stimmgewicht aus dem vergangenen Jahr. Überhangmandate entstehen, wenn in einem Bundesland per Erststimme mehr Direktkandidaten einer Partei gewählt werden, als es dem Anteil der Zweitstimmen entspricht. Die dadurch eintretenden Verzerrungen des Wahlergebnisses hatte das Bundesverfassungsgericht zuvor mehrfach als hinnehmbar bezeichnet. Nach der letzten Wahl sahen die Richter das anders, forderten Änderungen, regten aber gleichzeitig an, das Wahlrecht insgesamt auch an anderer Stelle zu überdenken und gaben eine Frist bis 2011, also nach der Wahl. Das müsse und solle man nicht abwarten, so SPD-Politiker seit der Entscheidung. Ähnlich wie vor wenigen Tagen Parteichef Franz Müntefering in einem Brief an Angela Merkel in ihrer Eigenschaft als CDU-Vorsitzende, so betonte heute auch Hubertus Heil. Wir sind der festen Überzeugung, dass es aus Gründen auch der demokratischen Hygiene richtig und vernünftig wäre, für die nächstanstehende Bundestagswahl am 27. September die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ein Ergebnis, das in der einen oder anderen Richtung knapp sein kann, über jeden verfassungsrechtlichen Zweifel erhaben ist. Sein Vorwurf, die Union habe das Vorhaben verschleppt. Der grüne Gesetzentwurf sieht, grob gesagt, vor, dass die Sitzverteilung nach Zweitstimmen nicht mehr nur innerhalb der Länder stattfindet. Wenn sonst Überhangmandate entstehen würden, soll stattdessen bundesweit verteilt werden. Die Union hält dagegen, das Wahlrecht sei so kompliziert, es gebe so viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten und sich gegenseitig bedingende Stellschrauben, dass die vom Gericht gesetzte Frist ausgenutzt werden sollte. Überdies, so schrieb Angela Merkel in ihrer Antwort an Franz Müntefering, seien auch die Landeslisten im Vertrauen darauf aufgestellt worden, dass das Recht fortgelte. Die Diskussion hat das neutrale Verfassungsrecht verlassen, denn neuere Projektionen sagen der Union so viele Überhangmandate voraus wie nie. Der Vorwurf, jeder schneidere sich das Wahlrecht nach Gusto, steht im Raum, in beide Richtungen. Zugespitzt von der grünen Fraktionsvorsitzenden Renate Künast auf der einen, vom FDP-Vorsitzenden Guido Westerwelle auf der anderen Seite. Wir sollten es Guido Westerwelle und Angela Merkel nicht durchgehen lassen, sich sozusagen Mehrheiten mit verfassungswidrigen Regeln zu erschleichen. Wenn die SPD, die Grünen und die Linkspartei mit der Idee kommen, man könnte das quasi in der letzten Sitzungswoche mal zu ihren Gunsten umschneidern, das Wahlrecht, ist das ein ganz durchsichtiges Manöver von Parteien, die merken, dass ihnen die Wähler weglaufen. In der Vergangenheit hatte mal die Union, mal die SPD mehr von Überhangmandaten profitiert. Nun wird wohl der kommende Bundestag eine Lösung finden müssen.